In unserem Trupp waren auch Feuerwehrleute von der Wache in Palm Village und sogar einige aus Nokomis, den Highway 41 weiter hoch. Richtig stramme Burschen darunter, für die ein gefüllter Löschrucksack ein Klacks war. Sie kennen doch diese Indian Smoke Chaser, oder? Kommen bei Waldbränden zum Einsatz, wenn kein Hydrant verfügbar ist. Und hier brennt es ja immer irgendwo. An jenem Tag war aber kein Wasser in den Rucksäcken, sondern Petroleum. Damit haben die Kerle die Schlangen gründlich besprüht, jetzt, wo wir sie schön beisammen hatten, von ein paar Ausreißern abgesehen. Aber viele wurden nachher nicht mehr gesichtet. Und dann, als die ganze Brut in Petroleum getränkt ist, schleudert mein alter Freund Jerry Grant, Kommandant der Wache in Palm Village, auch schon lange tot, eine brennende Benzomatic-Lötlampe mitten hinein. Die Stichflamme müssen Sie sich vorstellen, wenn hunderte Klapperschlangen auf einmal im Vollbrand stehen. Und der Gestank erst, oh mein Gott, den Geruch habe ich nie wieder richtig aus den Klamotten gekriegt. Niemand hat das. Waschen hat nicht gereicht. Man musste sie schon wie die Schlangen verbrennen. Einen Moment lang war er still und blickte versonnen auf das Wasserglas. Keine Frage, er würde noch früh genug zu seinem eigentlichen Thema zurückkehren, aber fürs Erste war er wie abwesend. Sah wohl die brennenden Klapperschlangen vor sich, wie sie sich im Todeskampf wanden, und hatte den höllischen Gestank wieder in der Nase. Damals existierte auch Duma noch. Einige Schlangen versuchten schwimmend rüberzukommen und ein paar haben es bestimmt auch geschafft, aber die meisten sind ersoffen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Wasserwirbel aufgefallen ist, dort, wo das Wasser von der Bay auf das Wasser vom Golf trifft. Ja, den habe ich gesehen. Der Strudel, ein richtiger kleiner Mahlstrom, war damals, als es Duma Key noch gab, deutlich stärker, weil die Strömung viel kräftiger war. Meiner Schätzung nach beträgt die Wassertiefe dort etwa 5 Meter, vielleicht sogar mehr. Mittlerweile wurde ja überall die Fahrrinne vertieft, aber damals war es noch nicht so. Und wir hatten zuvor auch extremes Niedrigwasser gehabt, was den Rückfluss aus der Bay zusätzlich verstärkt. Jedenfalls haben wir die Schlangen in dem Strudel kreiseln sehen, ein paar immer noch in Flammen. Und damit, Vic, neigte sich dieser ruhmreiche Tag aus dem Jahr 1900 schlag mich tot offiziell seinem Ende zu. Was für eine Geschichte. So, aber jetzt zu Ihrer Geschichte. Erzählen Sie doch mal, wie gut Sie Alita Bell kannten und unter welchen Umständen Sie sie gefunden haben. Ich kannte sie eigentlich gar nicht und habe sie auch nur 2 Mal gesehen, also lebend. Beim 2. Mal hat sie Haferplätzchen vorbeigebracht. Wir haben uns genau an den Tisch hier gesetzt. Es gab Milch dazu. Ich habe den Zwillingen Hallo gesagt. Ah, wirklich? Ich weiß, das klingt verrückt, aber es kam mir da nicht so vor. War sozusagen ein Gebot der Höflichkeit, zumal mir Ellie sonst völlig normal vorkam. Einmal, ich kramte in meiner Erinnerung, einmal meinte sie sogar, sie wisse sehr wohl, dass die beiden gar nicht da seien. Aber hatte sie nicht auch gesagt, dass sie manchmal eben doch da seien? Gut möglich, aber genau wusste ich es nicht mehr. Falls ja, lag sie damit nicht verkehrt. So viel zumindest konnte ich inzwischen sagen. Und irgendjemand bringt Ihnen den Kinderwagen her. Nicht nur einmal, sondern gleich 2 Mal. Ja. Gesehen haben Sie aber niemanden. Stimmt. Auch nicht gehört. Nein. Auch nicht bemerkt, dass die Außenbeleuchtung angesprungen ist? Ich weiß, dass Ackerman sich mal einen Bewegungsmelder installiert hat. Nein. Und Sie haben den Schlangenstock auch nicht selber zurückgebracht? Nein. Beschreiben Sie, wie Sie Mrs. Bell vorgefunden haben. Was ich tat, einschließlich des Teils, wo ich eine Muschel auf die Geier warf, oder mehrere, so genau weiß ich das bei der ganzen Aufregung nicht mehr, damit sie die Leiche in Ruhe ließen. Aber das alles habe ich bereits den Officers Zane und Canavan erzählt. Ich weiß, das steht in deren Bericht. Bis auf das Detail mit dem 2. Auftauchen des Kinderwagens natürlich. Das ist sozusagen eine neue Information. Aber genau da weiß ich nicht weiter. Da habe ich geschlafen. Abermals ging die Maske hinunter, er trank sein Glas aus und die Maske ging wieder hoch. Pete Ito sagt, Sie wollen bis September bleiben, Mr. Trenton. Also hatte er auch schon mit Ito gesprochen. Mir fiel auch auf, dass er mich wieder mit Nachnamen ansprach.